Ja, also heiliges Denken ist von einer großen Invarianten gekennzeichnet. Diese große Invariante bei Heidegger ist das Sein. Das ist jenes Sein, zu dem die Vorsokratiker noch Zugang hatten. Also wenn man vielleicht weiß, gilt Parmenides, also so ein vorsokratischer griechischer Philosoph, Heidegger als der größte Philosoph aller Zeiten. Und dieses Sein sei beginnend mit der platonischen Metaphysik und der aristotelischen Dialektik in Vergessenheit geraten. Also dieses Sein ist die große Invariante und das Seiende und damit auch das einzelne Individuum sei bloß eine Chiffre dieses Seins. In seiner 1957 erschienenen Schrift Identität und Differenz schreibt Heidegger, ich zitiere da jetzt ein bisschen eine längere Stelle, Heidegger hat einen sehr eigenen, durchaus sehr verschwurbelten Stil zu schreiben, also es kann sein, dass das relativ schwierig zu verstehen ist in einzelnen Details, aber ich denke, dass der zentrale Gedanke doch auch durchkommen wird, wenn ich jetzt ein bisschen so ein längeres Zitat bringe. Also er schreibt: Als ein Gesetz des Denkens gilt der Satz der Identität nur, insofern er ein Gesetz des Seins ist. Also hier auch diese Identität von Sein und Denken, von Sein und Individuum. Die Einheit der Identität, schreibt er weiter, diese Einheit bildet einen Grundzug im Sein des Seienden. Überall, wo und wie wir uns zum Seienden jeglicher Art verhalten, finden wir uns in der Identität angesprochen. Spräche dieser Anspruch nicht, dann vermöchte es das Seiende niemals in seinem Sein zu erscheinen. Und er führt dort weiter aus, in der Frühzeit des Denkens, und hier bezieht er sich auf diesen berühmten Lehrsatz des Parmenides, in der Frühzeit des Denkens spricht die Identität selber, und zwar in einem Spruch, der verfügt. Denken und Sein gehören in dasselbe und aus diesem Selben zusammen. Daran, also an dieser Identität, an dieser ursprünglichen Identität, an dieser Ungeschiedenheit, ändert auch die Seinsvergessenheit nicht, die eben beginnt mit Platon und Aristoteles und dann quasi in Descartes und der folgenden modernen Philosophie ihren Höhepunkt quasi erreicht. Daran, an dieser prinzipiellen Ungeschiedenheit, ändert auch die Seinsvergessenheit und die ihr zugehörigen metaphysischen Konstruktionen, die metaphysische Philosophie, nichts. Er schreibt: Der Anspruch der Identität des Gegenstandes spricht. Gleich viel, ob die Wissenschaften diesen Anspruch hören oder nicht, ob sie das Gehörte in den Wind schlagen oder sich dadurch bestürzen lassen. Also das Sein ist quasi das Ewige, das spricht quer durch die Geschichte. Die Menschen haben sozusagen die Wahl, darauf zu hören oder in Seinsvergessenheit zu leben. Das ändert aber nichts an dieser ewigen Identität des Seins. In dieser heideggerschen Konstruktion existiert eine Trennung von Sein und Seienden, also von dem Sein und dem Individuum, eigentlich nicht. Sondern A Priorität und Konkretheit sind wie mit einem Zauberschlag vereint. Wie Adorno das in seinem Beckett-Aufsatz, in der darin sich befindlichen Heidegger-Kritik, einmal ausdrückt. Die Trennung, also diese Trennung von Sein und Seienden, von Sein und Individuum, sei vielmehr eine durch die Seinsvergessenheit künstlich in die Welt gesetzte. Damit erweist sich für Heidegger auch die Vermittlung des Getrennten, also sozusagen auch das, worüber Florian Ruttner gesprochen hat vorhin, also diese Vermittlung des Getrennten, sozusagen erweist sich als eine lediglich dieser künstlich herbeigeführten Trennung geschuldete Denkkategorie, die also sozusagen mit dem Sein nichts zu tun hat, sondern lediglich im Denken existiere aufgrund der Seinsvergessenheit. Das Denken dieser Vermittlung kann die Wirklichkeit demnach nicht erfassen oder nicht richtig erfassen. Sie sei vielmehr ein Ausdruck der Seinsvergessenheit und erhält diese Seinsvergessenheit über die metaphysischen Konstruktionen aufrecht. Und um dann in weiterer Folge aus der Seinsvergessenheit ausbrechen zu können und quasi zu dem Sein zurückzukommen, müssen auch diese metaphysischen Konstruktionen destruiert werden. Und so würde man wieder zur Ungeschiedenheit von Sein und Seienden zurückfinden. So viel vielleicht in aller Kürze dieser eigentlich sich bei Heidegger durchziehende Grundidee. Bei Jacques Derrida, der sich bewusst in die Tradition Heideggers stellt, also wenn man sich sein Buch Vom Geist, Heidegger und die Frage anschaut, wo er sich eben ganz explizit mit Heideggers Philosophie auseinandersetzt, auch Derridas Philosophie oder sein Denken kennt so eine Invariante. Das ist die Differenz bei ihm. Also er nennt diese Differenz zum Beispiel jene konstituierende, produzierende und originäre Kausalität. Jene Kausalität, die immer schon am Werk war und jene Kausalität, die die Gegenwärtigung des gegenwärtig Seienden ermöglicht, sich selbst aber nie als solche gegenwärtigt. Die Differenz bei Derrida ist es, die allen Phänomenen zugrunde gelegt werden muss, sich selbst aber jeder Bestimmung entzieht und mit Eigenleben ausgestattet ihre Spur durch die Geschichte zieht. Also durchaus homolog zur Kategorie des Seins bei Heidegger zu sehen, wobei sozusagen der Unterschied vielleicht ein bisschen der ist, also dass der da versucht, das ein bisschen zu dynamisieren, während das bei Heidegger durchaus noch sehr statische Momente hat. Auch das Denken Judith Butlers kennt eine solche Invariante. Judith Butler nennt diese Invariante das Irreduzible, weil nicht erzählbare Ausgesetztsein, die Anrede oder Ansprache durch die Alterität. Der Einzelne, so führt sie aus, diese Ausführungen finden sich in ihrem Buch Kritik der ethischen Gewalt, der Einzelne ist gefasst als uneinholbaren primären Beziehungen ausgesetzt. Diese uneinholbaren Beziehungen schreiben ihre dauerhaften Eindrücke in das Leben des Einzelnen und der Einzelnen ein und das führt dazu, dass eben diese Einzelnen von einer teilweisen Undurchsichtigkeit sich selbst gegenüber gekennzeichnet sind. In ihrer Essaysammlung Gefährdetes Leben schreibt sie eben, was sie unter diesem Angesprochensein, dieser Ausgesetztheit an die Alterität, was sie darunter versteht. Sie schreibt dort, angesprochen zu werden heißt, von Anfang an seines Willens beraubt zu werden. Und diese Beraubung ist der Situation im Diskurs zugrunde gelegt. Der Einzelne, führt sie aus, wird von der Ansprache, also von der Ansprache durch die Alterität, in einem ursprünglichen Sinn als Geisel genommen. Und diese Geiselnahme bedeutet, dass jedes Leben durch eine grundlegende Unterbrechung konstituiert ist. Eine Unterbrechung schon vor jeder Möglichkeit der Kontinuität. Für sie ist jeder Versuch, diese primäre Undurchsichtigkeit, diese primäre Unterbrechung und was sie da an anderen Namen noch für diesen Sachverhalt hat, also jeder Versuch, diese primäre Undurchsichtigkeit zu erhellen, jeder Versuch, sich selbstreflexiv Rechenschaft darüber abzulegen, führt für Butler zur usurpatorischen Errichtung des modernen Subjekts. Dieses moderne Subjekt ist dadurch bestimmt, dass es eben mit dieser konstitutiven Dezentriertheit, also mit seiner Diskontinuität, mit seiner Unterbrechung, mit seiner Dezentriertheit nicht umgehen kann. Infolgedessen tut es der Alterität, durch die es bestimmt ist, Gewalt an, indem es eben diese Alterität auf ein Zentrum hinordnet, um so mittels metaphysischer Konstruktionen Eindeutigkeit und Kontinuität zu schaffen. Das ist sozusagen der Kern, wenn man so will, des Butlerschen Subjektverständnisses oder der Butlerschen Subjekttheorie und ist auch der Kern ihrer Theorie des Geschlechterverhältnisses. Das biologische Geschlecht ist für sie ein narrativer Versuch des modernen Subjekts, gewaltsam Ordnung, in diesem Fall eben zweigeschlechtliche, gewaltsam Ordnung in seine eigene Dezentriertheit zu bringen. Diese Dezentriertheit aber widerspricht eigentlich jeder näheren Bestimmung. Jede Narration, jeder Versuch, das aufzuklären, jeder Versuch, darüber etwas zu erzählen, kommt zwangsläufig zu spät, wie sie das formuliert. Und diese Erzählung ist zwar ein körperlicher Referent im Spiel, diesen kann das Individuum aber nicht genau erzählen und weswegen die Geschichten den Körper, auf den sie verweisen, auch nicht erfassen. Deswegen, so führt es weiter aus, bleibt eben dem modernen Subjekt, das sich zwecks Ordnungsstiftung seines Geschlechts unter anderem versichern möchte, Zitat, nichts übrig als jene Ursprünge, die ich nicht kennen kann, zu fiktionalisieren und zu fabulieren. Diese Theorie des modernen Subjekts bezieht sich bei ihr, also ist, wie gesagt, macht den Kern ihrer Theorie des Geschlechterverhältnisses aus, bezieht sich aber nicht nur darauf, sondern letzten Endes auf jede Form einer inhaltlichen Bestimmung des Subjekts. Das wird zum Beispiel in ihren letzteren, sozusagen in den letzten Jahren veröffentlichten politischen Schriften durchaus deutlich. Also wenn man sich Krieg und Affekt oder eben das von mir schon erwähnte gefährdete Leben anschaut, also sozusagen da bezieht sich genau diese Theorie auch auf Kategorien wie Nation und Ähnliches. Oder zum Beispiel auf Souveränität, wo sie auch sagt, sozusagen Souveränität wäre die subjekthafte und zum Beispiel auch staatliche Versuch, quasi einen Ursprung zu erzählen und eben eine Ordnung in diese Verwundbarkeit, in die Dezentriertheit zu bringen, um eben sozusagen darüber Ordnung zu schaffen, was dann letzten Endes nur über Krieg funktioniert, beziehungsweise indem eben andere als nicht souveräne, antisouveräne gesetzt werden und bekämpft werden. Butler geht also von einem ursprünglichen, nicht näher bestimmbaren Subjekt aus, ein Subjekt, das dem Werden eines Ich vorausgeht. Diesem ursprünglichen Subjekt ist ein performativ geschaffenes nachgeordnet und es baut auf diesem Primären auf. Sie schreibt, die Mittel der Subjektkonstitution sind nicht dieselben wie die der narrativen Form, auf welche die Rekonstruktion dieser Konstitution abzielt. Also man sieht sozusagen, es gibt eine konstitutive Subjektform und es gibt quasi eine nachgeholte, performativ geschaffene, die versucht eben, sich darüber Rechenschaft abzulegen. Die Frage, die zentrale Frage, bei der, um die sich bei ihr dreht, ist, wie macht das Subjekt das oder wie macht der Einzelne, die Einzelne das? Die zentrale Frage ist nämlich genau die, ob das Narrativ, sich konstruierende Ich, eben diese Heteronomie, diese Unbestimmbarkeit und Unbestimmtheit, diese primäre Dezentriertheit anerkennt und sich in die Nichtfreiheit am Ursprung unserer Selbst, wie sie das nennt, also in diese Nichtfreiheit einfühlt, oder ob es sich dieser Nichtfreiheit verschließt, sich stattdessen die halluzinatorische Vorstellung eines transparenten Ich anmaßt und quasi sowas wie das moderne Subjekt konstruiert. Letzteres ist eben genau das moderne Subjekt, beziehungsweise dessen Hybris, dessen Tod Butler auch als einen notwendigen formuliert. Sie schreibt, dieser Tod, wenn es denn einer ist, ist jedoch nur der Tod einer bestimmten Art von Subjektivität, eines Subjekts, das eigentlich nie möglich gewesen ist. Dieser Tod ist der Tod der Fantasievorstellung einer unmöglichen Herrschaft und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. Mit anderen Worten, ein notwendiger Schmerz. Eines, denke ich mir, wäre recht zentral an dieser Stelle festzuhalten. Butler, also hier als Pars pro Toto für den Poststrukturalismus, behauptet, dass ihr Denken die Überwindung metaphysischen Philosophieren sei. Also die Überwindung eines Denkens, das von sich behauptet, einen Ursprung zu kennen und dementsprechend etwas über die Bestimmung der diesem Ursprung nachgeordneten Phänomene aussagen zu können. Ja, in diesem Zusammenhang ist es eigentlich nur grotesk zu bezeichnen, wenn sie im gleichen Atemzug von primären Beziehungen spricht, die den sekundären vorausgehen. Also sie spricht von ursprünglichen Beziehungen, die den Menschen in seiner Eigentlichkeit prägen und denen Genüge getan werden muss, wenn man nicht der Hybris des modernen Subjekts verfallen will. Wo darin die Überwindung von einer Ursprungsphilosophie liegen soll, erschließt sich mir nicht so ganz. Und ich denke mir, da kommt auch ein ganz generelles Problem poststrukturalistischer Theorie zutage, dass sie eigentlich die eigenen Prämissen notwendigerweise permanent nicht einhalten können, sondern sagt, das, was sie eigentlich kritisieren, permanent auch als eigene Prämissen dann doch immer wieder heranziehen müssen, auch wenn sie quasi versuchen, das zu leugnen, kritisch zu überwinden. Dieses Denken ist also ein Denken, das den Tod einer falschen Subjektivität fordert, weil diese eben der Dezentriertheit am Ursprung unserer Selbst nicht gerecht wird. Warum sozusagen dieses Denken Kritik eines Denkens sein soll, das von einem Wesen des Menschen spricht, schließt sich auch mir hier an dieser Stelle nicht wirklich. Ich würde sagen, sozusagen dementsprechend wäre sozusagen diese poststrukturalistische Denkform nicht als eine Kritik an der Metaphysik zu charakterisieren, sondern ich würde es eher mit einem Wort Horkheimers als den neuesten Angriff auf sie bezeichnen, als einen Angriff, der ihre Widersprüche weiter verrätselt und mystifiziert und nicht zu einer Lösung dieser Widersprüche beiträgt. Diese adressierende oder uns ansprechende Alterität, die unsere, wie Butler das zum Beispiel auch nennt, unsere Urempfänglichkeit anspricht, also sozusagen, ich denke mal gerade an so solchen Begriffen, die ja wirklich sehr an den von Adorno genannten Jargon der Eigentlichkeit erinnert, also sozusagen ist es permanent die Rede von Urempfänglichkeit, von primären Beziehungen, von sozusagen ähnlichen Dingen, die uns eben in unserer Eigentlichkeit prägen. Dieser adressierende Andere ist konzipiert als jeder Präsenz vorausgehend. Als Ansprache, die vorhanden ist, die uns anspricht, die sich in uns einschreibt, die aber nicht konkretisierbar ist und von der jedwede Darstellung ein Betrug wäre, wie Butler im Manuel Levinas zustimmend zitiert. Die Alterität ist ganz ähnlich wie Derridas Differenz, konzipiert als jene Spur, die sich durch Adressierung einschreibt, aber kein bestimmbares Subjekt sein soll, sondern reine abstrakte Form. Diese Adressierung durch die Alterität ist eine Tat, die kein fassbares, kein bestimmbares Subjekt kennt. Sie ist Tat, die gewissermaßen jedem Täter vorausgeht, die also vorontologisch ist und jeder Ontologie, also jeder sozusagen Seinslehre, jeder Bestimmung stets schon zugrunde liegt. Sie schreibt, ja, die Sphäre, in der das Subjekt mutmaßlich entsteht, ist vorontologisch in dem Sinne, dass die phänomenale Welt der Personen und Dinge erst zugänglich wird, nachdem ein primärer Übergriff ein Subjekt hervorgebracht hat. Es hat keinen Sinn, nach dem Wo und Wann dieser Urszene zu fragen, da sie den raumzeitlichen Koordinaten, die den Bereich der Ontologie umschreiben, vorausgeht und diese sogar bedingt. Also ganz abgesehen davon, dass solche Ausführungen natürlich etwas ungemein Praktisches haben, also wenn ich es Unsinn bezeichne, nach der Urszene zu fragen, weil diese Urszene jeder Nachfragbarkeit vorausgeht, erweist sich eben jeder, der sich eben mit so einem Postulat nicht abspeisen lassen möchte und vielleicht doch noch eine Nachfrage stellt, als noch gänzlich dem modernen Logozentrismus verhaftet und eben als solcher niemals an die Alterität heranreichend und mit sich das Denken letzten Endes hermetisch gegen jede Kritik abdichtet. Abgesehen davon, denke ich mir, wäre aber noch etwas Zweites an dieser Stelle hervorzuheben. Butler glaubt hier allen Ernstes, dass sie, wenn sie ihre Konstruktion des Ursprungs, einer Urszene, einer Urempfänglichkeit und Ähnlichem, also wenn sie diese Konstruktion aller konkreten Inhalte entkleidet und sie als eine reine, unbestimmte und unbestimmbare Form fasst, dass sie dann die Metaphysik kritisiert und überwunden hätte. Sie geht also davon aus, dass die Einführung eines gänzlich abstrakten, vorontologischen Zustands, dem alle Ontologie entspringt, eben eine Lösung der Probleme der Metaphysik, der modernen Metaphysik darstellt. Weiters geht sie davon aus, dass ein solches Denken schon allein deswegen keine Anthropologie sei, weil sie eben kein bestimmtes Wesen des Menschen kennt, sondern das Wesen gerade in seiner Unbestimmbarkeit und Nicht-Einholbarkeit festmacht. Also sozusagen, warum das Wesen des Menschen, sozusagen, wenn man sagt, das Wesen des Menschen sei es, dass er eben unbestimmbar ist, warum sozusagen diese Konstruktion die Kritik wesenhaften Denken sein soll, auch hier denke ich mir, sozusagen ist eines dieser klassischen Paradoxa oder sozusagen der permanent nicht einhaltbaren Prämissen. Butlers vorontologisches Ausgesetztsein an die Anrede durch die Alterität erweist sich vor diesem Hintergrund als eine Kategorie, die eben genau die Probleme idealistischer Metaphysik nicht lösen kann. Vielmehr löst sie deren Begriffe in mythologische, jeder begrifflichen Bestimmung entzogene Wesenheiten auf. Also sozusagen, wenn sie jeder Ontologie vorausgehen, an das Denken kann nie an sie heranreichen und so weiter. Dieser Versuch, eben sowas wie objektive Strukturen aufzuweisen, die den Einzelnen konstitutiv prägen, weist diesen Strukturen eine Art metaphysische Weihe zu. Die Einzelnen dagegen, deren individuelles Bewusstsein eben genau dieser vorontologischen Anrede nachgeordnet ist, sind zu bloßen Trägern dieses vorrangigen und von ihnen völlig unabhängigen Zusammenhangs degradiert. Es wird von ihnen vielmehr gefordert, dass sie eben sozusagen sich diesen ursprünglichen Wesenheiten, sozusagen, dass sie diese anerkennen sollen, ihnen gemäß handeln sollen, sie sich in sie einfühlen sollen. Das Denken und Handeln ist dieser Struktur immer schon nachgeordnet und ist ja notwendig und uneinholbar nachgeordnet. Sie ist vielmehr, also diese Struktur ist jedem Denkvorgang vorausgesetzt und damit letzten Endes auch jeder Kritik und damit natürlich auch jeder Möglichkeit einer praktischen Veränderung entzogen. So wird das Individuum damit zu einem bloßen Epiphänomen von anonymen, vorgesellschaftlich, vorontologisch gefassten Strukturen. Diese Strukturen müssen, und da wären wir sozusagen bei dieser, was ich vorher gemeint habe, Einfühlung und Heteronomie, diese Strukturen, diese vorontologische Bestimmung des Menschen, muss handelnd und denkend nachvollzogen werden, will der Einzelne eben nicht genau der Hybris des modernen Subjekts fallen, genau dieser Hybris, die sie kritisiert und die sie mit der Postulierung des toten Subjekts, quasi gegen die sie darin angehen will. Sie schreibt, die Einzelnen sind nicht deshalb aneinander gebunden, weil wir vernünftige Wesen sind, sondern vielmehr, weil wir einander ausgeliefert sind. Und sie nennt die Einsicht in diesen Tatbestand, oder die notwendige Einsicht in diesen Tatbestand, nennt sie mit Gayatri Spivak das Gefühl für das Heilige. Also das Heilige sei es, oder ein Gefühl für das Heilige sei es, wenn man eben dieses ausgeliefert, sich gegenseitig ausgeliefert sein, wenn man darin Einsicht gewinne. Die Beziehungen zu anderen, schreibt sie weiter, halten uns in Knechtschaft, weswegen der Körper ein Modus der Enteignung sei. Der Körper, schreibt sie, hat unweigerlich eine öffentliche Dimension. Als in der öffentlichen Sphäre geschaffenes soziales Phänomen gehört mein Körper mir und doch nicht mir. Was Butler hier als a priorische Seinsbestimmung des Menschen, als letzten Endes das Heilige fasst, ist meiner Ansicht nach zu bezeichnen als die theoretische Verdopplung der Bestimmung der kapitalistischen Subjekte. Diese haben sich zu sich selbst als zu wahren zu verhalten. Das Eigentum an der eigenen Person ist das erste aller Rechte, wie Abesieus 1789 in seiner Einleitung zur französischen Revolutionsverfassung schreibt. Für den Verkauf dieses Eigentums erhält der Warenbesitzer dessen Tauschwert und tritt den Gebrauchswert ab, die mehrwertschaffende Potenz. So ist der Austausch der Ware Arbeitskraft gegen Arbeitslohn einer, in der der Einzelne gleichzeitig sein Eigentum erhält und enteignet wird. Dementsprechend ist es die im Arbeitsvertrag empirisch erscheinende Selbstverwertung des Wertes, des Kapital letzten Endes, die von Butler als das Heilige sakralisiert wird. Indem Butler so die zweite Natur, das Kapitalverhältnis, zur vorontologischen Struktur erklärt, die jedem Zugang durch das Bewusstsein notwendig entzogen ist, fordert sie eben nicht nur Einfühlung in die Heteronomie, sondern eben diese Einfühlung in Heteronomie ist letzten Endes die Einfühlung in das Kapitalverhältnis. Damit schafft sie aber die Bedingung der Möglichkeit aus der Welt, Objektivität als historisch gewordene zu erweisen und damit zu verändern, womit sich letzten Endes ihre Theorie als eine Apologetik des Bestehenden erweist. Gleichzeitig setzt sie sich aber genau an dieser Stelle einem weiteren Paradox aus. Sie trifft mittels ihrer Theorie bestimmte Aussagen über etwas, worüber sie ihren eigenen Ausführungen gemäß gar nichts Essentielles aussagen könnte. Ihren Überlegungen gemäß ist jedes Denken seiner selbst konstitutiv nicht mächtig, kann nicht selbstreflexiv sein, kann über seine Entstehung letzten Endes nichts, zumindest nichts Bestimmtes, nichts letzthin Bestimmtes aussagen. Dass sie dies postuliert, hindert sie aber eben gar nicht daran, bestimmte Aussagen über die Konstitution sehr wohl zu treffen. Aussagen über genau diese vorontologische, jeder Konstitution vorausgehende Struktur. Dieser Widerspruch reflektiert die Tatsache, dass, ich habe es schon mehrere Male angedeutet, der Poststrukturalismus die eigenen Prämissen notwendig nicht einhalten kann. Die radikale Dezentriertheit nämlich, welche die Unzulänglichkeit des Denkens und die Unmöglichkeit von Selbstreflexivität konstituieren soll, diese radikale Dezentriertheit kann ihrerseits nur denkend und somit reflexiv behauptet werden. Wer so etwas behauptet, unternimmt also ständig eine Operation, deren Unmöglichkeit sie mit Hilfe eben genau dieser Operation behauptet. Dies ist Butler selbst durchaus bewusst. So postuliert sie immer wieder, dass die von ihr angestrebte Menschlichkeit, also das tote Subjekt, der von ihr angestrebte Zustand, ein Projekt der Zukunft ist. Also nichts, was ein Projekt der Gegenwart sei und auch nichts, was sie sozusagen letzten Endes selbst schon herbeiführen könnte oder gedacht oder zumindest vielleicht nur angedacht hätte. Es ist etwas, was wir erst noch, wie sie schreibt, kennenlernen müssen. Dieses Projekt aber, so würde ich daran anschließen, kann notwendigerweise kein Projekt der Philosophie sein, da die Philosophie immer auch denken bleibt, so sehr sie sich auch bemüht, genau dieses Denken auszutreiben. Das Projekt kann letzten Endes nur ein politisches sein, in Gestalt einer Bewegung, die den Menschen auf das reduziert, worauf er eben in genau dieser theoretischen Fassung schon reduziert ist, nämlich auf ein reflexionsloses Nichts. Dies, würde ich sagen, erklärt auch die historische Angetanheit Heideggers vom Nationalsozialismus oder auch die Foucaults von der schiitischen Revolution im Iran, über die Florian Rothner vorher ja schon gesprochen hat. Judith Butler insistiert auf einer allein von der Struktur her zu erfassenden Theorie gesellschaftlicher Realität. Jeder Versuch, konstitutive Subjektivität zu denken, werde durch eine, wie sie schreibt, Dunkelheit, die jeder endgültigen Aufklärung widersteht, hintertrieben. Es ist die von mir eh schon mehrere Male angesprochene, im Anschluss an Levinas formulierte vorontologische Struktur des Individuums, die uns, wie sie schreibt, keine vollständige Kontrolle jener primären prägenden Abhängigkeitsbeziehungen ermöglicht, die uns auf nachhaltige und dunkle Weise formen und konstituieren. Diese Abhängigkeitsbeziehungen anzuerkennen und zum Programm einer Ethik zu machen, dies ist Butlers Programm, zum Beispiel in der Kritik der ethischen Gewalt oder auch in jener Essaysammlung Gefährdetes Leben, also vor allem in dem Aufsatz Gefährdetes Leben selbst, wo sie sich auch sehr stark mit Levinas auseinandersetzt. Der Anspruch auf Versöhnung von Objektivität und Subjektivität wird man, ähnlich wie Florian Ruttner das in Bezug auf Foucault schon ausgeführt hat, auch bei ihr vergeblich suchen. Und insofern spielt auch der Begriff des Glücks in ihrer Philosophie so gut wie keine Rolle. Vielmehr würde ich diese Philosophie eher als etwas wie eine Apotheose des Leides charakterisieren. Das Menschliche, das es zu schützen gelte, laut Butler, sei der Schrei menschlichen Leidens, der keine Darstellung zulässt. Es sei eine Vokalisierung von Trauer und Qual. Also diese und ähnliche Charakterisierungen finden sich bei ihr zuhauf, wenn es bei ihr dann darum geht, das Menschliche dann doch einmal positiv zu fassen. Also dann hat das immer irgendwas mit Ausgesetztheit, mit Enteignung, mit Trauerqual, mit menschlichen Leiden und Ähnlichem zu tun. In ihrer Verantwortungsethik, die sie eben auch in Anschluss an Levinas formuliert, verdoppelt und affirmiert diese Theorie, aber nicht nur diese von mir schon ausgeführte, gesellschaftlich produzierte Heteronomie durch das Kapital, sondern sie möchte diese in einem bewussten Akt auch noch exekutieren. Butler kritisiert und letzten Endes denunziert jedes über Immanenz hinausgehende Denken, und zwar bezeichnet sie das eben als Ausfluss moderner Subjektherrschaft und Selbstzurichtung, also das heißt sozusagen alles, was über das momentane Transzendieren hinausgeht und damit sowas wie Versöhnung oder ähnliches denken möchte, wird von ihr eben genau als Ausdruck moderner Subjektherrschaft dargestellt. Vor diesem Diktum ist nicht einmal Foucault ganz sicher. So konstatiert Butler zum Beispiel, dass es an manchen Stellen in Foucaults Philosophie so klinge, als ob er etwa die Lust der Macht entgegensetze und sich so auf einen Ort außerhalb der Macht beziehe, von dem aus Emanzipation zu denken sei. Sie schreibt in diesem Zusammenhang: An dieser Stelle hört er, also Foucault, sich wie ein Phänomenologe an. Er klingt also so, als ob er eine Wesensschau betreibe, womit er sich in ein Ursprungsproblem zu manövrieren scheint. Wenn Foucault sagt, Zitat aus seinem Aufsatz, was ist Kritik? Kritik ist die Bewegung, in welcher das Subjekt sich das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen. Wenn er also solches sagt oder solche Formulierungen, dann scheint er hier, wie Butler das kritisiert, dann scheint er hier eine Selbstautorisierung des Subjekts in den Vordergrund zu rücken. Also sozusagen, als ob das Subjekt quasi von selbst entscheiden könnte, es würde die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin befragen. Also diese scheinbar selbst erzeugte Bewegung, diese Selbstautorisierung, die das Subjekt gegenüber einer entgegenwirkenden wirkenden Autorität stärkt, verschleiert, so Butlers Kritik und sozusagen so auch ihre Kritik an Foucault, verschleiert jedoch die von der Alterität an das Subjekt gerichtete Forderung, die Forderung, der es Genüge tun muss. Eben jene Ausgesetztheit an eben diese Alterität, die jede Reflexivität, jede Selbstautorisierung und Ähnliches als Trug erweist. Letzten Endes konstituiert sie, dass Foucault aber eben doch nicht in diese Falle der metaphysischen Sprache tappen würde. Sie schreibt, dass er sich vielmehr nur foppend in die Nähe dieser Rede eines ontologischen Ursprungs begebe. Er spricht nämlich, so führt sie weiter aus, dass es hier so etwas wie eine ursprüngliche Befreiung gäbe, wobei eben die ganze Betonung auf diesem Wie liegt. Also er sagt nicht, es gibt hier eine ursprüngliche Freiheit, sondern er sagt, es gibt so etwas wie eine ursprüngliche Freiheit. Und das interpretiert Butler dann so, dass eben genau diese Rede der Ähnlichkeit den Ursprung nur ins Spiel bringe. Also wir erinnern uns, dass sie ja gesagt hat, er manövriert sich in das Problem einer Ursprungsphilosophie. Diese Rede der Ähnlichkeit, dieses Wie, bringe den Ursprung nur ins Spiel, um ihn gleich wieder zurückzuziehen. Diese Inszenierung eines Wortes suspendiert laut Butler den Ursprung in dem Moment, in dem es ihn setzt. Diese diskursive Praxis setze einen Wert, den sie nicht begründen oder sichern kann, den sie aber dennoch setzt. Und genau durch diese Setzung eines Werts, den man nicht begründen kann, aber doch setzt oder setzen muss, durch diese Setzung zeigt Foucaults Denken, dass es die vom Machtwissen gezogenen Grenzen überschreitet. Foucaults, also diese Form der Mutmaßung, die sich in diesem Wie zeigt, hebt für sie damit die Metaphysik auf und konstituiert ganz unmittelbar ein neues Denken. Sie schreibt, wenn man so spricht, ist man zugleich erfasst und befreit von den Worten, die man nichtsdestoweniger spricht. Also ja, hier würde ich sagen, dass sich Erkenntnistheorie letzten Endes in sowas wie Sprachmagie verwandelt. Das bloße Wort Wie hebt die ganzen Probleme der Metaphysik, der Ursprungsphilosophie auf. So behauptet es Butler zumindest. Also man ist, indem man das sagt, ist man gleichzeitig befreit davon und sagt etwas ganz anderes. Gleichzeitig ist aber sozusagen sowas, oder genau dieses Denken, die logische Konsequenz aus einem Denken, dem Wahrheit letzten Endes nur noch das Resultat eines performativen Aktes ist. Also eine rein sprachliche Schöpfung, die auf keine Sache mehr verweist, beziehungsweise die ja, gut nominalistisch, oder vielleicht müsste man eher sagen schlecht nominalistisch, behauptet, dass Begriff und Sache identisch seien. Und sozusagen da auch überhaupt keinen Unterschied mehr kennen möchte. Und ja, sozusagen damit wird dann eben, wenn man sagt, dass etwas wie ein Ursprung sei, damit setzt man den Ursprung und gleichzeitig aber auch etwas ganz anderes. Die Einfühlung in Alterität, die sie fordert, und die ja, Kritik oder letzten Endes Denunziation jedes Versuchs, sozusagen aus dieser Einfühlung herauszukommen oder das, wie sie schreibt, das Unmenschliche aus der Welt zu schaffen, also das Unmenschliche sei eben genau diese Alterität, die uns anspricht, also genau diese Einfühlung charakterisiert ihr Denken. Die geforderte Anerkennung der Adressierung durch die Alterität entpuppt sich letzten Endes als eine Formierung des sozialen Zusammenhangs zur Gemeinschaft. Die Alterität, die sich überwältigend einschreibt, fungiert in ihrem Denken als die Grundlage eines Unbewussten, das kollektiv gedacht ist, auch wenn Butlers Ausführungen im Unterschied zu denen von C.G. Jung, also von dem ja dieser Begriff des kollektiven Unbewussten ursprünglich kommt, als eine von allen Inhalten gereinigte Form zu fassen ist. Also auch hier quasi der altbekannte Trick, wenn man so will, es werden diese Ideen übernommen, sie werden als reine Form behauptet, die nicht bestimmt sind, weil sie auch nicht bestimmbar seien, sondern eben durch ihre Unbestimmbarkeit bestimmt sein. Und darin wird behauptet, man hätte sozusagen die Problematik, die mit diesen Denkformen einhergeht, man hätte diese Problematiken gelöst. Auch hier, also dieses Unbewusste, ist als von allen Inhalten gereinigte Form gefasst. Es ist bestimmt, dass eine reine Rationalität, als eine reine Relationalität, also sozusagen als die reine Bezogenheit des Einzelnen auf alle anderen, eine reine Form, die sich überdeterminierend in die Einzelnen einschreibt, diese mit allen anderen verbindet und sie auf undurchsichtige Weise antreibt. Auch Freud und die an ihn anschließende Psychoanalyse betont ja bekanntermaßen den flüchtigen und prekären Charakter des Ich, das also sozusagen permanent zu vermitteln hat zwischen den Ansprüchen des Es und den Anforderungen des Über-Ich. Also auch hier ist eben das Ich keineswegs als eine statische Kategorie gefasst, sondern als eine sehr flüchtige und prekäre, wo man sagen könnte, okay, da gibt es sozusagen auch wieder vielleicht gewisse Ähnlichkeiten oder auf den ersten Blick gewisse Anklänge. Jedoch schließt die Freudsche Psychoanalyse die Möglichkeit der Selbstreflexion nicht aus. Anders jedoch Butler. Für sie bleibt das Unbewusste das unabdingbare Fremde. Es ist genau diese Alterität, die sich einschreibt, über die ich nichts Bestimmtes sagen kann. Dementsprechend wird auch ganz explizit das Freudsche Programm des Wo es, was soll ich werden, als sozusagen verworfen, und zwar als gewalttätige Anmaßung des modernen Subjekts. Dieses Verwerfen der Kategorie des selbstreflexiven Ichs ist es, was der Poststrukturalismus als sozusagen genau mit diesem Begriff den Tod des Subjekts vorantreiben will, nämlich sozusagen genau das Subjekt, das über seine eigene Konstitution versucht, Aufschluss, sozusagen wenn man will, Aufschluss zu erhalten, beziehungsweise sich eben genau diese Vermittlung anzuschauen und die letzten Endes vernünftig einrichten zu wollen. Die kritisch auftretende Ideologie der Differenz vollzieht so begrifflich nach, wozu das Kapital im Lauf seiner Entwicklung die Einzelnen prädestiniert und wozu diese sich auch selbst zuzurichten haben. Zu begriffslosen Anhängseln eines verselbstständigten gesellschaftlichen Prozesses. Zu Anhängseln, die sich diesem Prozess zu unterwerfen und antizipatorisch seine Imperative zu erfüllen und zu erfüllen haben. Dieses Unbewusste oder ihr Begriff des Unbewussten ist eben gefasst als eine überindividuelle Kategorie, als eine Kategorie, die das Individuum letzten Endes wegmythisiert. Es ist, anders als bei Freud, keine Kategorie des Einzelnen, sondern umfasst eine Gesamtheit konstitutiver Strukturen. In der Annahme, dass das Unbewusste und die Triebe von der adressierenden Alterität her bestimmt sind, also sozusagen die sich eingeschrieben habende Alterität, in dieser Annahme erweist sich Butlers Rückgriff auf die Psychoanalyse, den sie ja sehr wohl macht, als in der Tradition der Revisionisten stehend, also jener Revisionisten, die Freuds somatische Triebtheorie durch eine soziale zu ersetzen beanspruchen. Dementsprechend leugnet Butler unter Berufung auf Jean Laplanche auch die Existenz kindlicher Sexualität. Diese kindliche Sexualität will sie vielmehr eben auch als so eine überwältigende Verinnerlichung der Alterität verstehen, also eine überwältigende Verinnerlichung der sexuellen Botschaften jener, wie sie schreibt, rätselhaften Signifikanten aus der umfassenden Welt der Kultur. Das Kleinkind müsste man wahrscheinlich sozusagen in Fortführung ihrer Überlegungen feststellen. Das Kleinkind soll quasi so eine Art Tabula Rasa auf die Welt kommen, in die sich dann das Geschlecht und die Sexualität einschreiben würde. Es kommt eben als diese Tabula Rasa auf die Welt und nicht als ein Naturwesen, das seine, wie Freud das nennt, polymorph perversen, soll heißen eben vorhandenen, aber nicht festgestellten Triebregungen und Triebansprüche mit den zum Beispiel über die Eltern vermittelten gesellschaftlichen Ansprüche zu vermitteln hätte. Eine Vermittlung, die in der herrschenden Gesellschaft über weite Strecken durch Triebunterdrückung charakterisiert ist. Wenn, und damit wären wir meiner Ansicht nach bei einem weiteren Paradox, wenn Sexualität nur ein performatives Konstrukt der Gesellschaft sein soll, das sich über Normen das Kind oder in die Kinder einschreibt, dann wird es fraglich, sozusagen, dann wird die Existenz gesellschaftlich abweichender Formen von Sexualität fraglich, beziehungsweise können eigentlich auch wieder nur gegen die eigenen Prämissen als außerdiskursive Tatsachen erklärt werden können, was es eigentlich nicht geben darf. Und damit wird letzten Endes auch sowas wie Leiden an Triebunterdrückung nicht erklärbar, und sozusagen aus diesem Leiden an der Triebunterdrückung ist für die kritische Theorie aber genau jener Punkt, aus dem die Kritik überhaupt erst erwachsen kann. Der Poststrukturalismus, der über diese Idee der Einschreibung der Signifikanten der kulturellen Welt die zweite Natur verewigt, will also keine erste mehr kennen. Der Mensch soll kein Naturwesen sein, das, insofern es Vernunftwesen ist, eben mehr ist als Natur, mehr ist und anderes. Es soll reine Beziehung sein, dem keine weitere Substanz zukommt. Der Naturbegriff ist dementsprechend auch als nichts anderes gefasst, als der Versuch des Subjekts, gewaltsam Einheit und Ordnung in die durch die Alterität bestimmte Dezentriertheit zu bringen. Eine Ordnung, die eben dieser Alterität als solche eigentlich fremd ist und damit eben ein rein gesellschaftliches, metaphysisches Konstrukt. Natur ist diesem Denken nur noch der Inbegriff des gesellschaftlich auf sie Projizierten. Dies ist es auch, was dann performativer Akt heißt oder narrativer Akt oder was es da an anderen Bezeichnungen gibt. Ein Akt, der eben genau durch diese Narration und Benennung soziale Realität schaffen soll. Diese rein soziale Realität gilt es dann im Gegenzug durch Subversion und Überaffirmation, durch Parodie und Travestie zu unterlaufen und zu dekonstruieren. Darin würde ich aber sagen, ist es sozusagen poststrukturalistische Theorie, die den Größenwahn des naturbeherrschenden Subjekts eigentlich verdoppelt. Genau nämlich jenen Größenwahn, der glaubt, seine gesamte Welt unmittelbar aus sich und aus sich hervorzubringen und auf sich zurückführen zu können. Letzten Endes soll sogar noch die eigene Leiblichkeit und die eigene Triebhaftigkeit nichts anderes als soziales Konstrukt sein. Ein soziales Konstrukt, das es dann in weiterer Folge permanent zu inszenieren gilt und über zum Beispiel die Techniken des Selbst in Regie zu nehmen gilt. Sozusagen genau darin wird so etwas wie erkennbare Nichtbegrifflichkeit geleugnet und Natur dann natürlich letzten Endes dequalifiziert. Sie soll nichts anderes sein als eben genau das diskursive Konstrukt eines selbstherrlichen Verfügers. In dieser Frontstellung, die da aufgemacht wird, nämlich genau in dieser Frontstellung gegen Natur, gegen Körperlichkeit, gegen letztendlich Triebhaftigkeit, exekutiert dieses Denken das von der verkehrten gesellschaftlichen Allgemeinheit verhängte Diktum gegen den Körper. Die Selbstzurichtung, der die Einzelnen in dieser Gesellschaft unterworfen sind, diese Selbstzurichtung zu gleichermaßen kapitalproduktiven wie staatsloyalen Subjekten, impliziert die Unterdrückung der damit eben genau mit dieser Selbstzurichtung nicht kompatiblen Triebregungen. Diese Triebregungen werden als zu beherrschende Natur erfahren, als zu beherrschende Natur, die eine ständige Gefahr darstellt, weil sie sich letzten Endes nie ganz unterwerfen lässt, aber genau deswegen umso heftiger bekämpft werden muss. Diese niemals und notwendig niemals vollständig gelingende Selbstzurichtung des Körpers kulminiert letzten Endes in so etwas wie Hass auf ihn. Dieser Hass äußert sich etwa darin, wenn Judith Butler zum Beispiel der Burka wichtige kulturelle Bedeutungen zuspricht. Also die Burka, jenes zeltähnliche Stück Stoff, das die weiblichen Triebregungen, die ja sozusagen in diesem Denken verstanden werden als völlig übermächtigende, die versteckt werden müssen, weil sie ansonsten die Gesellschaft unregierbar machen und ins Chaos stürzen, die eben deswegen unter diesem Stück Stoff versteckt werden müssen, dem wird wichtige kulturelle Bedeutung zugesprochen. Die Burka stehe für die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und einer Religion, zu einer Familie. Sie sei eine Übung in Bescheidenheit und Stolz und dient als Schleier, hinter dem und durch den die weibliche Handlungsfähigkeit wirken kann, wie Butler das ausführt. Deshalb sei eben auch die Kritik an der Burka oder auch an der damit zusammenhängenden sozusagen Triebunterdrückung, die an der Frau ausagiert wird, die Kritik sei eine, wie sie schreibt, kulturimperialistische Ausbeutung des Feminismus, ein Programm der Dezimierung islamischer Kultur, das zu einer Ausbreitung von US-amerikanischen kulturellen Annahmen über Sexualität führen würde. Die Selbstzurichtung, von der ich vorher kurz gesprochen habe, kulminiert also im Hass auf jene Instanz, von der man loszukommen wünscht, also vom Körper, um ein für alle Mal den Versagungen, Ambivalenzen und Kränkungen kapitaler Vergesellschaftung entledigt zu sein. Dieses Bedürfnis nach unvergänglicher Identität mit der gesellschaftlichen Herrschaft ist aber nur als Regression zu haben, unter anderem eben als jene Regression, die meiner Ansicht nach aus Butlers Burka-Verteidigung spricht. Statt die Einheit des Gegensatzpaares Naturwesen und Vernunftwesen zu denken, statt also auf die Vermittlung des Getrennten und doch aufeinander Verwiesenen zu reflektieren, und den Versuch, diese Vermittlung als eine vernünftige, nicht herrschaftliche zu organisieren, möchte dieses Denken den Einzelnen unmittelbar auf Objektivität reduzieren. Es geht der Theorie des Tod des Subjektes um so etwas wie die Etablierung eines modernen Mythos. Florian Rutten hat ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ein Mythos, in dem der Einzelne unmittelbar mit der Alterität, Differenz oder wie auch immer genannten Objektivität zusammenfällt. Es ist allerdings sozusagen nicht ein ursprünglicher Mythos, sondern so etwas wie ein sekundärer, ein moderner Mythos. Eben deshalb, weil diese Ungeschiedenheit nicht von der ersten Natur angestrebt wird, sondern von der zweiten, der gesellschaftlich produzierten. Wenn, wie etwa Derrida das tut, der Einzelne als ein reiner Effekt innerhalb des Systems der Differenz gesetzt ist, also wenn er sozusagen ein reiner Effekt ist, eine reine Chiffre der Differenz, und wenn aber andererseits genau aus dieser vollständigen Entmächtigung heraus mit der Macht belehnt wird, ganz unmittelbar performativ Realität zu schaffen, dann wird aus diesem, wenn man so will, Doppelcharakter oder dieser doppelten Bestimmung ersichtlich, wie sinnstiftend poststrukturalistische Theorie für die spätkapitalistischen Verhältnisse ist, was meiner Ansicht nach auch das Moment genau seiner Attraktivität und seiner fast hegemonialen oder in gewissen Teilen zumindest der Geisteswissenschaft durchaus hegemonialen Position ist. Gerade als unhintergehbarer Teil des vorausgesetzten großen Ganzen, als Anhängsel eben dieses als Alterität gefassten Kollektivs, genau als dieser Teil kann der Einzelne an den Insignien der Herrschaft teilhaben, an der Macht, Natur zum beliebig konstruier- und dekonstruierbaren Resultat menschlicher Produktivität zu erniedrigen. Darin stellt meiner Ansicht nach die Postulierung des Todes des Subjekts zugleich den Kulminationspunkt der Willkür und Allmachtsfantasien dieses modernen Subjekts dar. Der materialistische Gedanke jedoch, und damit komme ich langsam zum Schluss, also dieser Gedanke, dass der Mensch ein Wesen ist, das so sehr er sich auch gesellschaftlich über Natur erheben möchte, doch immer unaufhebbar auch auf diese Natur verwiesen ist, auf seinen Leib, auf seinen, sozusagen letzten Endes, oder innerhalb dieser Gesellschaft quälbaren Leib. Der Gedanke also, dass Naturbeherrschung immer auch Beherrschung innerer Natur ist und damit dem Einzelnen und der Einzelnen Gewalt antut, dieser zentrale Gedanke kritischer Theorie ist es, den man meiner Ansicht nach nicht fallen lassen darf, weil sozusagen in ihm genau der Anspruch auf Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem aufrechterhalten ist, von Individuum und Gesellschaft und was dasselbe ist, von Gesellschaft und Natur. Dankeschön.